Ding. Clubding mit Florian. Einen schönen Montagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Heute der gebürtige Hamburger DJ, der schon seit über 10 Jahren in der Branche tätig ist. DJ supported wie Paul van Dyk, Moon Boutica, Lexi und K-Paul und so weiter und so fort. Wir reden von Hagen Filthy. Sehr geiler Mix bei uns in der zweiten Clubding-Stunde. Und los geht's mit einer schönen Upbeat-2-Track-EP, benannt nach dem ersten Track der Platte Pyramid Square, den wir jetzt auch hören von Rauschhaus. Unser Ding. Unser Ding. Clubding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Unser Ding. Unser Ding. Club-Ding. Oh. unser Ding. Ihr habt gerade Nestor und Stones gehört. Labeldebüt für die auf dem kleinen Label Wyan. Ist ein schöner, deeper, ruhiger Track gewesen. Danach gab es Rafael Serrato, Way to Freedom mit Sensitive zusammen. Super nicer Track von den beiden DJs und die Vocals von Sensitive, die runden das echt schön ab. Für euch jetzt gleich Prismate und Solven mit Changes. Emotionaler Track von Prismate. Vor allem durch die Vocals von Max Joni. Und jetzt Big Fat Malen von The Mantles, brasilianischer DJ, hat eine neue EP released mit 3 Kollabos. Dieser Track zusammen mit Malen. unser Ding. Club Ding. Club Ding. Control. Dieser Track baut eine super weite Soundlandschaft auf. Quasi wirklich alles so ein bisschen dabei. Richtig, richtig geil, vor allem die Piano-Chords. Für euch gleich Siege mit Waiting. Toolroom-Liebling Siege ist back. Bei seinem letzten Karriereschritt arbeitet er eng mit der Toolroom Academy an einer Reihe von Sample-Packs und zuletzt an einem eigenen Kurs Big Room Tech House zusammen. Der bietet so ein bisschen eine Anleitung, wie man den charakteristischen Sound erzeugt, für den Toolroom berühmt ist. Waiting ist definitiv ein geiler Track, der in diesem Rahmen entstanden ist. Vorher gibt's für euch DJ T und Rapture. Er hat seine neue Single auf Get Physical, dem Label, das er selbst mitgegründet hat, released. Und der Track soll das Gefühl capturen, wenn man sich komplett selbst verliert auf dem Dancefloor. In a good way, jetzt im Clubding. unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Jeden Montag ab 22 Uhr. Ihr habt gerade Mean und Move Your Thing gehört, Io mit Pharang, Senso Sounds Level 10 und Hydro Pauli mit Accidente, ein richtig geiles Ding. Hagen Fealty, jetzt für euch eine Stunde lang in the Mix. We'll be right back. We'll be right back. Oh, Taking it to the top. Taking it to the top. Took in silent. When did you get filled with doubt? touch the sky.